Ich möchte euch sehr herzlich grüßen heute Morgen hier zum Gottesdienst. Irgendjemand hat schon gesagt, er war schon lange nicht mehr da. Ja, ich glaube, das stimmt. Obwohl ich einen Sonntag nur nicht da war. Also nach meiner Zählung. Aber es ist tatsächlich vorgekommen, was eigentlich sehr selten passiert war in meinem Leben, dass ich krankheitsbedingt nicht kommen konnte. Jetzt sind wir wieder da. Ja, jetzt sind wir wieder da mit nicht so hohem Tempo, wie wir es auch schon gehabt haben, aber wir sind wieder da, das ist gut. Und ich mache mal einen kurzen persönlichen Einstieg in die Predigt heute Morgen und lese euch vor, was ich letzten Samstag, also nicht gestern, sondern vor einer Woche, abends um 21.38 Uhr meiner Frau geschrieben habe. Da hatte sie mir nämlich mitgeteilt, dass gerade unser viertes Enkelkind geboren war. Sie war deshalb im Krankenhaus und ich hatte mich um das dritte Enkelkind zu kümmern, das bei uns zu Hause war, 2,5 Jahre alt. Ich schreibe anlässlich der Geburt, wie schön, Glückwunsch an meine Tochter, ich bewundere euch. Gott sei Dank, dass damit doch alles noch organisatorisch laufen kann. Das war bezogen darauf, dass ich am nächsten Morgen eine Predigt zu halten hatte in Hamburg-Lockstedt. Purer Egoismus von einem, der sich wieder mal zum Predigen durchzittert und das richtige Packende sucht. Jetzt hoffe ich, dass Doli, also meine Tochter, insgesamt gut klarkommt, vor allem auch mit dem Stillen und so weiter. Mafeda, das ist ihr Mann, scheint auch ein bisschen durch den Wind. Er schrieb mir, dass er Mühe hat gegen und mit seinem Kopf. Okay, gucken wir mal. Es war gut, dass er heute mit Samara draußen war, aber alles, was insgesamt lief, hat sie auch ein bisschen durcheinander gebracht und sie war irgendwie aus dem Tritt. Ich denke, das hat sich ausgewirkt. Also, Samara schläft jetzt endlich nach einem großen Patterson-Buch und 3 kleinen Pixie-Büchern. Jedes Umblätter einer Seite hat sie kommentiert. Danach habe ich mich ohne Buch neben sie hingelegt und sie 2-mal erinnert, dass jetzt Zeit zum Schlafen sei und dann hat es endlich geklappt. Jetzt sitze ich wieder an meiner Predigt. Manchmal ist das so, dass man so arbeitet, wenn man Familie noch irgendwie so hautnah beieinander hat. Wir sind sehr dankbar dafür, dass am Samstag vor einer Woche unser viertes Enkelkind geboren wurde, ein kleiner Tayo Noah. Der Papa kommt aus Tansania, ist super stolz auf seinen Sohn und freut sich, dass sie so als Familie komplett sind. Seit gestern sind sie zu Hause. Der kleine Tayo, der musste nochmal in die Kinderklinik verlegt werden in der letzten Woche, weil es einige Probleme gab und das musste Antibiotika kriegen. Und das war dann eine spannende Zeit nochmal. Dann hat man da zu Hause so ein großes, kleines Mädchen und sagt immer, ich möchte zu Mama. Du, komm, das geht jetzt nicht. Ich möchte zu Mama. Ja, okay, ihr kennt das. Ihr habt viele Erfahrungen an der Stelle. Und wir sortieren uns da gerade neu. So, wir sind dankbar dafür. Was man merkt, wenn man über solche Dinge nachdenkt, ist immer wieder, man braucht für alles das, was man tut, eine gute Grundlage. Ne? Ist ja eigentlich fast egal, für welchen Lebensbereich das gilt. Man braucht irgendwie eine gute Grundlage. Das Thema Gemeindebau auf guter Grundlage ist unser Thema heute Morgen. Und ich habe gedacht, das Zweite, worüber ich sprechen muss, sozusagen ganz am Start, ist eine Beobachtung, eine Erzählung oder eine Geschichte, die wir erlebt haben, als wir in Hanstedt neu gebaut haben. Wir hatten ein Grundstück gekauft, das war ideal. Und wir haben uns gefreut darauf, dort bauen zu können. Und dann wurde das gemacht, was immer zu machen ist, wenn man ein Haus baut. Es kommt ein entsprechendes Fahrzeug und setzt einen Bohrer an verschiedenen Stellen auf dem Grundstück, um mal zu gucken, was ist denn eigentlich unten drin. Und dabei stieß man bei dem Gelände, auf dem wir unser neues Gemeindehaus gebaut haben, in der Harburger Straße, auf eine Torfblase. Das war spannend. Solange die Torfblase trocken ist, kein Problem. Aber wenn Schichtenwasser diese Torfblase erreicht, dann bläht sie sich auf. Und dann wird der Untergrund instabil. Und dann hat man also noch ein paar mehr Bohrungen gemacht, um rauszufinden, wo, in welchen Bereichen sitzt diese Torfblase eigentlich? Und dann hat man neue Berechnungen machen müssen für das Fundament des Gebäudes. Und es wurde erheblich verstärkt. Und zwar in dem Sinne, dass wenn es zu irgendwelchen unterirdischen Verschiebungen kommen sollte, das Gebäude sozusagen wie auf einer Platte insgesamt stehen bleibt. Auch wenn sich da unten vielleicht ein bisschen was bewegt. Das war total interessant, weil die ganze Bewährung für die Fundamentplatte neu konzipiert werden musste, verstärkt werden mussten mit tieferen Armen, die sozusagen nach unten greifen und. Ich hatte das längst vergessen, aber ich hatte in Hamburg das schon einmal beobachtet, dass beim Bau eines größeren Gebäudes in der Nähe der Alster mehr als die Hälfte der Bauzeit verwandt worden war auf die Gründung. Also man denkt das nicht, was für eine Bedeutung das hat. Und das ist ein Bild eigentlich für das, was auch im geistlichen Sinne gilt. Ich möchte heute mit euch nachdenken über diesen Bibeltext, den wir eben gehört haben. Und das aus folgendem Grund. Der Ansatz für diesen Bibeltext ist, dass manchmal das, was man nachher bei einem fertigen Gebäude gar nicht mehr sieht, doch tatsächlich die Grundlage ist. Das Fundament sieht man nachher überhaupt nicht mehr. Das, was das Fundament in unserem persönlichen Leben ist, das sieht man vielleicht gar nicht mehr, wenn man einem Menschen begegnet. Das, was Fundament für Gemeinde ist, das sieht man vielleicht gar nicht auf dem ersten Blick. Ja? Also wir müssen darüber mal nachreden, welche Bedeutung das eigentlich hat, was hier steht und was hier hervorgehoben wird in diesem Bibeltext, dass Jesus Christus Fundament der Gemeinde ist, Fundament unseres persönlichen Lebens ist. Das, was Menschen merken, wenn sie mit uns zu tun haben, wenn sie in eine Gemeinde kommen, ist nicht zuerst das Fundament, sondern ist zuerst das, was in der Begegnung mit Menschen passiert oder in der Begegnung mit dem Raum oder was auch immer das sein mag. Also, da kann die lose Gehwegplatte vor der Haustür schon ein schlechtes Bild werfen. Aber sie ist gar nicht das Fundament des Ganzen. Es ist nur ein Problem, was da mal entstanden war, weil der Frost ein bisschen was aufgebrochen hatte und plötzlich was lose war. Da kann es sein, ich begegne einem Menschen und in der Begegnung mit diesem Menschen gewinne ich einen Eindruck von Gemeinde, aber es betrifft gar nicht das ganze Fundament, sondern nur die konkrete Lebenssituation dieses Menschen. Vielleicht. Also wir müssen über etwas reden, was nicht an der Oberfläche ist und doch die Grundlegung, das Grundlegende ist. Und jetzt lese ich euch nochmal ein paar Verse aus dem ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes, weil an der Stelle etwas deutlich wird von der Problematik des Sichtbaren und des Nichtsichtbaren. Paulus schreibt, liebe Brüder, liebe Gemeinde, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch bitten, hört auf, euch zu streiten. Schon interessant. Paulus schreibt seiner Gemeinde, die er gegründet hat, und hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zueinander, seid einmütig, was ihr denkt, in allem, was ihr denkt und glaubt. Von den Verwandten der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Und es soll bei euch einige geben, die sagen, wir richten uns nach dem, was Paulus gesagt hat. Und andere wieder erklären, wir halten uns an Apollos. Und die Nächsten meinen, was Petrus sagt, das ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir glauben allein an Christus. Paulus, Apollos, Petrus, ach, Jesus gibt's auch noch. Schon interessante Sache, ne? Was soll das? Sagt Paulus. Wollt ihr etwa Christus zerreißen? Bin ich denn Paulus denn für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr auf meinen Namen getauft? Ich danke Gott dafür, dass ich außer Crispus und Gaius niemand von euch getauft habe. Sonst würdet ihr vielleicht noch behaupten, ich hätte euch getauft, damit ihr mir nachfolgt. Achso, da fällt mir auch ein, dass ich noch die Familie von Stephanus getauft habe. Von Anna aber weiß ich gar nichts. Ja, so viel einfach. Da gibt's in einer Gemeinde Streit. Warum? Weil es unterschiedliche Menschen gibt, die den Predigt oder den Lehrdienst tun. Und die einen sagen, also ich finde das, was der sagt, ist richtig. Und der andere sagt, ich finde das aber richtig, was der sagt. Ich halte mich an den. Und plötzlich sitzt die Gemeinde nicht mit einem breiten Gang in der Mitte da zusammen, sondern da sind vier Gänge vielleicht oder vier oder fünf Blöcke. Und Paulus ist es total wichtig, dass er der Gemeinde helfen kann, dass sie versteht, welche Aufgabe haben leitende Mitarbeiter in einer Gemeinde? Was sind wir als Gemeinde eigentlich? Und was ist die Grundlage? Darüber gilt es, miteinander nachzudenken. Als ich mich angefangen habe, mit diesem Bibeltext zu beschäftigen, da fiel mir etwas auf. Ich habe mir das dann entsprechend unterstrichen hier. Da stand, wir sind Gottes Mitarbeiter. Paulus schreibt von sich und auch Apollos und. Wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Ackerfeld und sein Bauwerk. Mensch, also versteht ihr was? Die Linie, um die es geht, ist gar nicht da oder da hinten irgendwo. Die ist hier. Muss man nur mal drüber nachdenken. Ihr und wir. Da stellt einer sich hin an das Pult, weil er das zu predigen hat, und sagen, ihr und wir. Das ist mir richtig aufgefallen. Wovon spricht Paulus an dieser Stelle? Es geht nicht um die Distanz. Aber es geht darum, dass es Aufgaben gibt und Menschen in jeder Gemeinde gibt, die eine leitende Aufgabe haben. Und in dieser leitenden Aufgabe sind sie nicht einfach nur so wie jeder andere, sondern sie haben eine Verantwortung und mit dieser Verantwortung stehen sie vor Gott. Und die Gemeinde muss auch lernen, damit umzugehen, dass etwa ein Leitungskreis einer Gemeinde eine Verantwortung für sie gemeinsam trägt. Eine Gemeinde muss lernen, dass Menschen, die diesen Lehrauftrag haben, eine bestimmte Funktion in der Gemeinde haben. Und sie dürfen gleichzeitig sich nicht dazu hinreißen lassen, die einzelne Person, die in dieser Aufgabe stehen, gegeneinander zu stellen. Es geht hier an dieser Stelle darum, dass Paulus sagt, bitte keinen Personenkult. Ist nicht berechtigt. Wir, die wir vielleicht in leitender Tätigkeit in der Gemeinde stehen, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind nicht unsere eigenen Leute. Wir kommen hier nicht hierher, um uns zu predigen, sondern es geht um Christus. Der dann noch als Viertes genannt wird, einige glauben auch an Christus. Da muss man eigentlich sagen, nein, er ist die zentrale Person, um die es geht. Und wir sind Gottes Mitarbeiter. Einer wie der andere. Was ist die Aufgabe eines leitenden Mitarbeiters? Das Feld der Gemeinde zu bearbeiten. Das Bauwerk Gemeinde zu bauen. Und Paulus schreibt ganz berechtigt davon, dass Mitarbeiter unterschiedliche Aufgaben haben. Ich fand das immer faszinierend, wenn ich über die verschiedenen Gemeinden nachdenke, in denen ich gearbeitet habe, dass Gott Menschen befähigt, solche leitenden Aufgaben zu tun und sie gebraucht in ihrer Unterschiedlichkeit. Hat mich damals tief beeindruckt, als ich Anfang der 80er Jahre nach Hamburg-Uhlenhorst kam. Da gab es dort zwei Ehepaare. Ich könnte auch sagen, zwei Männer, die älteste in der Gemeinde waren. Aber die haben mit ihren Frauen auch auf eine ganz schöne Weise zusammengearbeitet. Diese beiden Ehepaare waren für die jungen Leiter in der Gemeinde in Hamburg-Uhlenhorst Vertrauenspersonen. Sie hatten ein bisschen die Elternfunktion. Die Zeit als Älteste lag schon hinter ihnen. Aber sie haben uns als junges Leitungsteam damals in Uhlenhorst geholfen, in die Aufgabe hineinzufinden. Sie haben uns zugetraut, dass wir diese Aufgabe der Leitung tun können, und sie haben uns gegenüber der restlichen Gemeinde auch den Rücken frei gehalten, indem sie immer wieder dafür geworben haben, dass wir diese Aufgabe als Leiter tun können. Ich bin bis heute dankbar für diese Erfahrung, die wir mit diesen beiden Ehepaaren machen konnten. Gemeinde braucht leitende Mitarbeiter. Aber Gemeinde muss wissen, einer wie der andere in seiner Unterschiedlichkeit ist einer, den Gott hier in diese Aufgabe gestellt hat. Paulus beschreibt, was seine Aufgabe in Korinth war. Ich habe die Grundlage gelegt. Anfang der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts hat er die Gemeinde gegründet. Er kam nach Korinth, hat überlegt, wo kann ich Arbeit finden, fand Arbeit bei einem Ehepaar, das wie er selbst Zeltmacher waren. Es waren Judenchristen. Es waren Menschen, die durch ein Edikt gegen die Juden aus Rom weg mussten und die dann nach Korinth gekommen waren und die dort ihre Arbeit einfach gemacht haben. Bei ihnen hat Paulus mitgearbeitet. Und dann hat er angefangen, relativ kurz nachdem er nach Korinth kam, in der jüdischen Synagoge zu predigen. Und es waren dort Menschen, die offen waren für das Evangelium von Jesus Christus. Und es entstand eine kleine christliche Gemeinde. Paulus ist vermutlich 2 Jahre ungefähr in Korinth gewesen und ist dann weitergezogen. Aber Aquila und Priscilla, die dort in Korinth waren, sind dort geblieben. Und dann kamen nach ihm andere, die gepredigt haben. Apollos, vermutlich ein Mann, der eine sehr große Gabe hatte für Lehre, hat der Gemeinde sehr geholfen. Aber er hat gebaut, wenn man dieses Bild mal gebraucht, auf der Grundlage dessen, das der Apostel Paulus gelegt hat. Er hat da weitergemacht. So empfinde ich, muss Gemeindearbeit laufen. Jemand mit seiner Begabung setzt sich ein, setzt bestimmte Akzente, arbeitet da und dann kommt vielleicht ein Nächster und setzt von dem her, was Gott ihm gegeben hat, an Aufgabe und an Fähigkeit, seinen Akzent dazu. Und so wird etwas rund und so geht eine Arbeit weiter. Es geht nicht darum, dass eine Gemeinde sozusagen nur die Gemeinde von dem und dem ist, sondern dass sie lernt, eine Gemeinde zu werden, die mit Jesus Christus unterwegs ist. Das hat eine Konsequenz. All das, was wir tun, muss immer wieder rückführbar sein auf Jesus Christus. Wir müssen dieses Fundament immer wieder unterstreichen. Ich erzähle noch ein bisschen was aus Handschild kurz. Als wir das Gelände aufbereiteten, auf dem wir das neue Gemeindezentrum bauen wollten, entdeckten wir sozusagen an einer Stelle eine kleine Schutthalde. Und in dieser Schutthalde lag eine große gut 1 Meter lange und auch 40, 50 Zentimeter tiefe Granitstein. Es war eigentlich irgendwie eine alte Stufe gewesen. Da haben wir uns das Ding angeguckt. Oder was machen wir denn damit? Und irgendwann war die Idee im Bauausschuss entstanden, dass wir der Stein, den wir vor unseren Gemeindesaal legen, in den Fußboden einarbeiten lassen. Und da soll etwas draufstehen, was verdeutlicht, was für uns die Grundlage unserer Arbeit ist. Jeder, der heute in den Gemeindesaal geht, muss über diesen Stein gehen. Manche Leute gucken sich es an und dann machen sie einen Bogen drumherum. Oh, müssen sie gar nicht unbedingt, die können einfach drüber gehen. Darf man draufstehen. Aber das ist, wisst ihr, uns war das wichtig. Das, was wir da fanden, hatte für uns eine Bedeutung für das, was wir eigentlich tun wollen. Jesus Christus verdeutlichen. Verdeutlichen, dass er die Grundlage unserer Arbeit ist. Und egal, wer hier in unserem Gemeindeleben eine Aufgabe hat, er muss sie tun auf dieser Grundlage und das weiter bauen. Jetzt muss ich einmal kurz mit euch nachdenken darüber, wie baut man denn eigentlich? Und interessant ist, es gibt zwei Sprachbilder, die der Apostel Paulus hier benutzt. Er spricht davon, ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Das eine hat vom Charakter her immer was ziemlich Lebendiges. So ein Ackerfeld, das sieht im Herbst anders aus als im Winter und im Frühjahr nochmal wieder anders. Und wenn Getreide oder was darauf wächst, im Sommer in der Blütezeit steht und wächst, sieht es wieder anders aus. Paulus sagt im Blick auf die Menschen, die in der Gemeinde sind, ihr seid Gottes Ackerfeld. Was hat der Apostel Paulus gemacht, um Gemeinde zu bauen? Das Erste, was er gemacht hat, war, er hat geguckt, was ist denn da? Er hat sich den Boden angeguckt. Jeder Landwirt geht über sein Land und guckt sich zu den unterschiedlichsten Jahreszeiten den Boden an. Jeder Waldbesitzer geht durch seinen Wald und guckt sich an, wie ist denn das, wie sieht denn die Situation aus? Und dann überlegt er, was ist nötig, damit das, was wachsen soll, darauf richtig wachsen kann. Was ist nötig? Der Apostel Paulus, Zeltmacher von Beruf, Segelmacher, wie man das auch immer nennen mag, der hat durch seine berufliche Arbeit Menschen der Umgebung kennengelernt. Und er hat diese Leute also nicht zuerst unter der Kanzel kennengelernt. Es gab auch Leute, die er unter der Kanzel kennengelernt hat, in der Synagoge. Aber es gab das andere, die Begegnung mit Menschen. Ihr Lieben, ich habe das, nehme das mal als ein Bild für das, was in Gemeinde nötig ist. Wir müssen Atmosphäre schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass in unserem Miteinander eine offene Atmosphäre ist, in der Menschen ankommen dürfen. Da steht nicht zuerst das Thema Lehre da. Da steht zuerst das Thema Mensch da. Und das hat eine gute Begründung. Als die Zeit erfüllt war, heißt es im Galaterbrief, sandte Gott seinen Sohn in diese Welt. Gott wurde Mensch. Der hat sich auf uns eingelassen, er hat unsere Sprache gelernt. Er hat gelebt unter uns. Warum? Weil Gott erreichen wollte, dass du und ich uns einlassen können auf diesen Gott, den wir überhaupt nicht verstehen und den wir nicht erkennen können und den wir, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Gott wurde Mensch und er lebte unter uns in Jesus Christus. Paulus hat Gemeindearbeit in Korinth gemacht, indem er den Menschen nahe gekommen ist. Ein Landwirt guckt sich an, wie ist die Situation? Und was macht er dann? Dann fährt er mit seinem Pflug darüber und dann wird das Ganze geeggt und dann ist es aufbereitet. um den Samen in den Boden zu bringen. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Und immer geht es um dieses Ziel. Wir möchten eine gute Grundlage schaffen dafür, dass Menschen in eine lebendige Beziehung zu Gott treten können. Manchmal braucht dieses Grundlage schaffen mehr Zeit als alles andere. Manchmal braucht es gute Ideen dafür, wie kann ich Menschen was vermitteln. Und ich glaube, es hängt ganz viel daran, wie wir untereinander unterwegs sind, wie wir mit Menschen unserer Umgebung unterwegs sind. Nicht immer ist die Botschaft von Jesus das Erste. Oft ist es das Zweite oder Dritte. Aber es geht immer darum, dass wir Jesus den Menschen nahe bringen können. Einen anderen Grund als den, der gelegt ist, Jesus Christus, kann niemand legen. Es muss unser Arbeiten im Miteinander, unser Unterwegssein als Gemeinde immer auch darauf hinzielen. Da merken wir schon, Fundament und Ziel oder Dach ist eigentlich dasselbe. Was wir Sonntag für Sonntag machen, indem wir hier zusammen sind, ist nicht nur Input für uns persönlich zu holen, sondern gleichzeitig auch als Gemeinde uns auszurichten auf den, der sein Leben für uns gegeben hat und der am Ende da sein wird in Gottes neuer Welt, wo wir ihm begegnen, wo wir ihm begegnen. Wir sind unterwegs in dieser Zeit, ja. Zwei Bilder, Acker, Feld, Bauwerk. Lass mich kurz bei dem Stichwort Bauwerk noch etwas sagen. Ein Gebäude hat ein Fundament, hat Seitenwände, hat ein Dach. Die Seitenwände stehen für mich dafür, dass Räume geschaffen werden, in denen wir einander begegnen können. Das Dach steht dafür, dass wir geschützt sind. Wo wollen wir hin? Wir wollen zu Gott, wir wollen mit Gott unterwegs sein. Und wir wollen versuchen, Gemeinde zu bauen, die Raum gibt für Menschen, die ihn kennenlernen sollen. Gemeinde Jesu, unterwegs in dieser Zeit. Gemeinde Jesu, unterwegs mit ihm. Denkt daran, dass ihr Gottes Bauwerk seid. Und Paulus geht noch weiter. Er sagt, ihr seid sein Tempel, in dem Gottes Geist wohnt. Merkt ihr, wie unsinnig es ist, auf Menschen sich etwas einzubilden? Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos, Petrus, ja die ganze Welt und das Leben wie der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus. Und Christus gehört Gott. Ihr Leben, wem gehört unser Leben? Christus. Wohin sind wir unterwegs? Unterwegs zu Gott. Ich wünsche euch, dass ihr mit offenen Augen unterwegs sein könnt. Ich wünsche euch, dass ihr miteinander unterwegs sein könnt und dass wir immer wieder sortieren. Wie kann das geschehen, dass wir unterwegs sind mit Christus? Wir werden gleich noch ein Lied zusammen singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Das ist die Grundlage. Aber ich denke, es ist gut an dieser Stelle, wenn wir uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um miteinander zu beten. Ich lade euch dazu ein.